ist denn da? Hier ist Stefan. Stefan? Bist du die 5 geschrieben hat in Mathe? Nee. Wer bist du denn? Meinst du, dass ich die Kleine bin? Ja, wer bist du? Von eben? Bist du die Große? Ja, genau, ich bin die Große und ich habe ein Problem. Warte, hier ist noch jemand. Willst du mir nicht Hallo sagen? Hier ist der Erwin. Hallo? Ey, wie alt bist du? Nein, warte mal, mach mal dein Radio ein bisschen im Hintergrund leiser. Radio leiser. Wer ist noch bei dir? Hast du noch eine Freundin da? Ja, pass auf, meine beste Freundin ist hier und ich komme gerade vom Frauenarzt. Mein Problem ist, dass ich 15 Jahre bin und jetzt schwanger bin. Du bist schwanger? Ja. Wer hat dir denn den Braten in den Ofen gesetzt? Bitte? Wer hat dir denn den Braten in den Ofen gesetzt? Ja, nicht mein Freund auf jeden Fall. Wer denn? Oh, dann war das ja ein ganz schlimmer Schlawiner. Ja, pass auf, das war von meiner besten Freundin der Freund. Und die ist jetzt, also die sitzt jetzt neben mir und ich weiß nicht, ich hab's ja zwar gesagt, dass ich schwanger bin, aber ich hab da nicht... Du, tut uns leid, aber unter diesen Umständen sind wir nicht bereit, weiterhin mit dir zu kommunizieren. Von daher... Das finde ich aber nicht gut. Nein, warte mal, hör mal zu, wie alt bist du denn erstmal? 15. 15. Aber ich glaube, du lügst. Warum? Weiß ich nicht. Wie alt ist denn deine Freundin? Die ist auch 15. Und warum habt ihr schon Geschlechtsverkehr mit 15? Ja, warum denn nicht? Ja, weißt du, was ich mit dir machen würde, wenn du meine Schwester sein würdest? Ja, ich bin aber nicht deine Schwester. Ja, und was, man? Ja, keine Ahnung. Ja, wie keine Ahnung? Hä? Dann würde ich dir links und rechts die Arschbacken versohlen, mein Fräulein. Und ich würde dich an den Lippen an der Wand aufhängen. Ja, ich lasse mich gern von dir schlagen. Hey, hör mal zu, wo kommst du her? Ich? Ja. Aus Siegburg. Wo ist da... Aus Duisburg? Siegburg. Wo ist denn Siegburg? Ich kenne nur... Das ist die Burg, die siegt. Ich kenne nur Verlierburg. Voll der Klopfer. So, erzähl, wo ist das? Ja, Nordrhein-Westfalen. Ah, toll. Okay. Aber Siegburg ist eigentlich eine Stadt, die groß ist, die man kennen soll. Und du bist echt 15? 15, ja? Ja. Kennst du nicht das Castello in Siegburg? Nee, kenne ich nicht. Hör mal zu. Und bist du auch im IRC? Bitte? Im IRC? Nochmal. Bist du auch im IRC? Itzhoer Aktienclub. IRC. Ich hab voll das Problem, du verarscht. Ja, im IRC. Ich helfe dir gleich. Wie soll ich das denn jetzt meiner Mutter erklären? Ja, bist du auch im IRC? Ey, Nein, ich brauche jetzt deine Hilfe, ich weiß... Ja, warte, pass mal auf, mein Fräulein. Wer peitsen kann doch auch mit seiner Mutter darüber reden. Das ist doch deine Mama. Ey, die hat dich 9 Monate... Du machst die Beine breit und kannst dich mit deiner Mutter reden? Die Frau hat dich 9 Monate in ihrem Bauch getragen. Und jetzt bist du noch nicht einmal bereit, ihr in irgendeiner Art und Weise zu erzählen, was du für eine Scheiße gebaut hast. Ja, toll, meine Mutter schmeißt mich raus. Die schmeißt dich raus? Sie wird dich schon nicht rausschmeißen. Aber du hast einen Braten im Ofen. Was ist denn, wenn er anbrennt? Ja, weiß ich nicht, was ich jetzt machen soll. Aber nicht zu früh rausholen, ne? Und schmeckt er nicht. Ey, nee, pass auf. Aber es gibt Frauenheime. Weißt du? Frauenheime? Ja, sag einfach, du wirst geschlagen von deinem Typen. Und dann nimm die dich da auf. Weil der Typ ist ja der Freund von meiner besten Freundin. Ja, pass auf, es gibt so eine, wie heißen diese Heime denn? Diese Frauendinger, da wo die Frauen immer abhauen. Du kannst ins Frauenhaus gehen. Ja, Frauenhaus, genau. Da gehst du hin. Da gehen unsere Freundinnen auch immer hin, wenn sie mit uns auseinandergehen. Ja, pass auf, hör mal zu. Du kannst ins Frauenhaus gehen, kannst sagen, ja, da kannst du sogar umsonst kacken, fressen, scheißen, Pipi machen, umsonst. Alles umsonst. Ich kann auch zu dir kommen und bei dir schlafen. Bei mir? Was willst du? Ich hab eine Freundin. Damit wir dir auch einen Braten in den Ofen setzen, oder? Ja, meine beste Freundin spricht jetzt wohl nicht mehr mit mir. Ja, warum das denn? Ich habe aber eine Freundin. Was sage ich denn zu meinem Freund? Was sage ich denn zu meiner Freundin? Soll ich sagen, ja, da ist so eine Tussi, die wurde... Was soll ich überhaupt mit einer Tussi zu Hause, die geschwängert ist? Was denkst du, was mein Vater mir sagt, Alter? Ja, was denkst du, was meine Mutter mir sagt? Ja, und? Deine Mutti ist doch Deutsche, oder nicht? Ja, meine Mutter ist Dänin. Dänin? Ist ja noch viel schlimmer als Deutsch. Aber das ist doch okay. Ey, hör zu, guck mal, und bei uns, mein Daddy ist nun mal Moslem, und wenn er sieht, hier rennt eine Alte mit einem Braten im Ofen rum, dann kann er sich ja vorstellen, von wem das ist, Alter. Was ist einfach dein Braten? Ja, bestimmt. Und dann kommt dann so ein deutsches Baby raus, oder was? Ja, dein. Das kann doch gar nicht sein. Er hat dunkle Haare, braune Augen, braune Hautfarbe, und wenn dann da irgendein Hans Wurst rauskommt, sieht das doch komisch aus. Okay. Ich habe aber doch jetzt ein Problem. Ja. Hilf mir doch mal. Ich hab dir gesagt, Frauen. Weißt du, was du dagegen machen musst? Ich weiß jetzt nicht, wo ich hin soll, und ich weiß nicht, was ich mit dem Kind mache. Weißt du, was du dagegen machen musst? Ja. Pass auf, ich habe viel Ahnung von sowas. Ich bin psychologisch sehr, sehr, wie soll ich sagen, positiv veranlagt. Also, Mädchen, sag mir mal deinen Namen. Sandy. Pass auf, mein Schatz. Sandy. Du bist 15 Jahre alt. 15 Jahre, ja. Ja. Und bist der Meinung, dass du reif genug bist zum Peitsen, richtig? Ja, warum denn nicht? Ja, lässt du dich denn gerne peitsen? Was? Lässt du dich gerne peitsen? Ja, immer. Ja, pass auf. Also, wenn du dich gerne peitschen lässt, dann würde ich mich von nix aus der Ruhe bringen lassen und einfach weitermachen mit dem, was du bis jetzt gemacht hast. Ich schätze mal, das ist auch das Beste, was du kannst, oder? Ja, klar. Ja, na also. Ja, also, wo liegt denn dann das Problem? Ja. Dann lass den Braten doch einfach größer werden oder lass dir noch einen zweiten oder dritten reinhauen. Ja, genau. Das ist natürlich eine Idee. Oder geh abtreiben. Weil dann kann dich deine Mama auch gar nicht mehr rausschmeißen. Geh doch abtreiben. Geh doch abtreiben. Das ist natürlich noch eine bessere Idee. Ja, siehst du? Haben wir dir gleich dreimal geholfen, oder? Ey, warte mal. Jetzt kommt hier... Also eigentlich ist das, habe ich ihm das ja schon gesagt. Na, das ist der Typ, der von dem das Kind ist. Der weiß jetzt auch nicht, was er machen soll. Warte, ich geb dir den. Ja, geh mal her. Hör mal. Hallo? Hallo. Eine Antwort für mich. Hey, du Penner, pass mal auf. Ja, hört deine Freundin gerade mit? Bitte? Hört die, die du geschwängert hast, mit? Nee, die ist gerade reingegangen. Nein, pass auf. Ja, ich dann gib pass den mal Tipp. Auf. Pass auf. Digga, nimm ein Ticket und zieh aus, Mann. Du musst nachher voll viel Geld für diese Blage bezahlen und für die Alte auch noch. Ehrlich, verpiss dich bloß. Geh bloß, hau bloß ab, Alter. Bezahl für kein Geld dafür. Scheiß auf die. Auch wenn die geil mit dir schlafen, egal. Hau einfach ab, Digga. So sieht's aus, Mann. Die Ausländer kennen das, Alter. Hast du einmal einen Braten reingesetzt, dann wollen die gleich dein Geld haben. Wenn du nichts bezahlen willst, du musst bezahlen. Wenn die Frauen so hinterfotzig sind, dann bezahlst du. Verstehst du? Immerhin musst du überlegen, dass die Frau erst 15 Jahre alt ist. Ja, wenn Mann, das Ding raus ist Deutschland. Ist, was willst du da machen? Dann sitzt du vor Ort, hast das Ding bezahlen. Auf dem Kind, ja. Hast das Kind auf dem Arm und dann, was machst du dann? Die Frau will shoppen gehen, weiterpeizen. Ja, echt. Was peizst du denn eigentlich so, Digga, eine Frau? Hast du was jetzt machen? Die kennt mich doch. Ja, zieh einfach weg, Mann. Hau einfach ab. Ja, hau ab, anderes Land, Mann. Zieh durch, Mann. Ey, in Kuba kannst du voll den neuen Ausweis machen und so. In Kuba? Ja. Ja, Mann. Und in Kurdistan bringen sie dir ganz andere Sachen bei. Ich will morgen zur Schule kommen. Hä? Zur Schule kommen. Zur Schule? Digga, scheiß drauf, Schule, Mann. Jetzt ist viel wichtiger, dass du kein Geld bezahlst, Mann. Digga, das kannst du klären. Du bist bald ein Vater, Mann. Was willst du denn noch mit Schule, Alter? Von 16 bis 18 Uhr bei Gerian am Freitag, okay? Digga, jetzt ohne Scheiß. Klar? Ja, das geht klar, okay? Ich hau einfach ab. Ich meine Freundin jetzt eigentlich auch noch. Ja, scheiß doch auf. Zwei am Arsch, ja, scheiß doch auf die. Du hast doch selber Schuld, wenn du deinen Lümmel überall reinsteckst. Hast zwei am Arsch? Ja, noch ja, dann mach Gangbang, Mann. Mach Gangbang und hau ab. Ja, leg dich noch ein letztes Mal aus. Komm, mach Gangbang. Und dann geh nach Hause, Mann. Echt jetzt. Hau sie von hinten und geh ab, Junge. Geh ab und sieh zu, dass du dann weg bist. Okay, alles klar. Wir hoffen, ja, wir könnten euch helfen, ne? Die AG dankt. Okay. Tschüss. Ja, ist doch ein schönes Gefühl, wenn man jemandem helfen konnte, oder? Auf jeden Fall. Erst recht, wenn's kleine Wenn was? Erst recht, wenn's kleine Mädchen sind, die nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Dann sind wir natürlich immer bereit, Leuten in dieser Situation zu helfen und egal wie es ist, wir würden uns immer dafür einsetzen, dass es diesen Leuten nach unserem On-Air-Gespräch natürlich besser geht. Dafür sind MC Holmes und Sir Kane heute auch on stage da, damit ihr uns eure Sorgen, eure Probleme, alles was an dich erzählt. Leute, wir sind für euch da. Wendet euch an uns und es wird alles gut.